Ich hab kein Rittergut, das Einzige, was ich hab, ich hab dich lieb. Ich bin kein Rothschild, bin nicht vom blauen Blut, das Einzige, was ich bin dir gut. Ich kann nicht Englisch, auch Funken kann ich nicht, das Einzige, was ich kann nicht leben ohne dich. Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut, das Einzige, was ich hab, ich hab dich Ich kann nicht leben ohne dich.